Man könnte zum Beispiel nach bestimmten Musikern fragen und da zum Beispiel zu Mick Jagger könnte ich jetzt mal fragen, wer das ist. Gut, das heißt, jetzt würden Sie diese Frage also einfach eingeben, hier eintippen. Genau, ich würde jetzt einfach hier eingeben, who is Mick Jagger oder eventuell auch tell me something about Mick Jagger und eventuell andere natürlich sprachliche Variationen derselben Frage sind möglich. Here, have a look at the personal profile of Mick Jagger. Jetzt hat sie also geantwortet, hier, schau dir einfach mal das persönliche Profil von Mick Jagger an. Was können wir jetzt hier in dem Bildschirm sehen? Wir können jetzt hier sehen, dass die alle Informationen, die wir haben, also die Gossip Galore kennt über Mick Jagger, das heißt seinen richtigen vollen Namen, sein Geschlecht, sein Geburtsdatum und Ort und welche Instrumente er spielt und in welche Art von Musik er macht. Und das alles wird uns vom System hier dynamisch zu der Frage, zu einer Seite zusammengefasst, die das übersichtlich darstellt. Ja, lassen Sie uns doch mal nach persönlichen Beziehungen sozusagen fragen von Mick Jagger. Okay, ich könnte zum Beispiel einfach mir mal alle möglichen Verbindungen, die zu Mick Jagger bestehen, anzeigen lassen hier. Was tippen Sie jetzt? Jetzt tippe ich sowas wie Show me all connections regarding Mick Jagger. Also zeig mir alle Verbindungen, die Mick Jagger angehen. Mhm. Here are all connections of Mick Jagger. Also jetzt zeigt sie alle Verbindungen von Mick Jagger an. Das Ganze sieht irgendwie aus wie ein gigantischer Blumenstrauß oder so. Was sehen wir da? Ja, das ist jetzt etwas unübersichtlich, weil es sehr viele Verbindungen von Mick Jagger zu anderen Personen gibt. Wir haben hier jeweils die entsprechenden Personen als Ballons dargestellt sozusagen. Und dazwischen gibt es Pfeile, die die Beziehung genauer charakterisieren, die Mick Jagger zu dieser Person hat. Also zum Beispiel hier, das ist ein Kind von Mick Jagger oder auch unterschiedliche ehemalige Partner und Ehepartner. Welche Art von Fragen könnte man der jungen Dame hier stellen? Man kann im Grunde alles fragen, was mit Musik und Bands insofern zu tun hat, wie die Relationen dazwischen sind. Das heißt, wir können fragen, wer in welcher Band spielt, wer welche Art von Musik macht, wo jemand geboren ist, welche Namen und welche Eigenschaften er besitzt. Nun sind wir ja hier am Stand des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Also ich kann mir vorstellen, Sie interessieren sich wahrscheinlich persönlich für Musik, aber das wäre ja ein bisschen zu wenig. Was steckt dahinter, hinter diesem Projekt? Ja, das ist natürlich wahr. In dem Fall ist die Musikdomäne natürlich auch nur ein Beispiel. Wir können das grundsätzlich für jegliches Art von Wissen machen. Was dahinter steckt, ist die besondere Art und Weise, wie wir die Daten, die wir hier abfragen, gelernt haben. Das heißt, wir sind nicht etwa hingegangen und haben eine Datenbank selbst von Hand erstellt. Das könnte jeder sozusagen und das ist einfach nur aufwendig. Nein, wir haben das maschinell gelernt, automatisch gelernt. Es ist also nicht weiter nötig gewesen, dass wir als Entwickler hingehen und das machen, sondern wir haben ein System entwickelt, das aus einigen Beispielsätzen genau diese Art von Wissen aus freien Texten im Internet extrahieren kann, auch in unterschiedlichen linguistischen Formen und dann daraus diese Datenbank strukturiert aufbaut. Also Sie haben im Prinzip eine Möglichkeit entwickelt, wie man gewissermaßen mit möglichst intelligenten Fragen Informationen aus einem Text herauslesen kann, könnte man das so sagen? Ja, im Grunde kann man das so sagen. Das ist also, um das nochmal zu spezifizieren, die Möglichkeit aus Texten, die nicht weiter spezifiziert sind, die nicht ausgezeichnet sind, die in keinster Weise, die einfach nur Buchstaben sind und für die Maschine nicht erkennbar, die Möglichkeit gegeben, daraus Informationen, die uns interessiert, gezielt zu extrahieren und strukturiert zu speichern. Jetzt ist ja wahrscheinlich auch das Thema Musik, das Sie gewählt haben, nur ein Beispiel. Was bedeutet das für die Zukunft, auch der Art, wie wir mit Informationen im Internet umgehen? Ja, genau, es ist nur ein Beispiel. Wir können zum Beispiel ganz andere Anwendungsbereiche mal uns überlegen. Also zum Beispiel, ich nehme da immer gerne die Hochschulen. Die Hochschulen verfügen, also größtenteils, ich möchte mich jetzt nicht über alle Hochschulen äußern, aber die ich kenne, über eine Menge von Informationen, die auf Servern herumliegt, größtenteils als Text, die nicht weiter strukturiert sind. Und in diesen Texten steckt eine Menge von versteckter Information, die nicht zugänglich ist, dadurch allein, dass es in diesen freien Texten nur verfügbar ist. Und daraus könnte man durchaus, denke ich mir, gezielt strukturierte Datenbanken erzeugen und diese dann über zum Beispiel, wie wir das hier noch dazu geschaltet haben, eine intelligente Benutzeroberfläche, die in der Lage ist, natürlich sprachlichen Input auch zu verarbeiten, für die Mitarbeiter oder Besucher einer Internetseite der Hochschule zugänglich zu machen. Nun sprechen wir ja schon relativ lange über intelligentere Suchmaschinen als die wir haben, aber sehen tun wir sie ja im Moment noch nicht, jedenfalls nicht im freien Internet. Woran liegt das? Das ist vielleicht damit verbunden, dass solche Dinge bis jetzt nur auf bestimmte Domänen gelernt wurden. Das heißt, wir machen hier die Musikdomäne und ich kann es mir sehr gut vorstellen, für ein Intranet einer Firma, für das komplette World Wide Web wäre das, die Domäne ist einfach so groß, dass man dafür sehr viel Rechenkapazität bräuchte. Und ich glaube schon fest daran, dass wenn wir das weiterentwickeln und wenn dann mehrere leistungsstarke Firmen zusammenarbeiten, dass das durchaus denkbar wäre. Nice to meet you too, you are quite welcome.